oder es geht dann weiter mit Prostitution und so weiter. Also der Gedanke ist, wenn ich die Menschen richtig verkette, dann kann ich aus diesem Durchgangshaus ein wirkliches Haus machen und ohne Unterdrückung, ohne Moral würde ein jeder das kriegen, was er will, wenn ich nur genug Leute zusammengebastelt hätte. Das ist also die imaginäre Vorstellung. Zu der konkreten müssen wir, weil ja das alles nur Fragmente sind, auf eine naheliegende Vorstellung zurückgreifen, so wie Sartre in Kritik der Dialektik, de la raison dialectique, das Faubourg Saint-Antoine beschreibt. 1789, der Vorort ist eingeklemmt zwischen den Truppen, die von Versailles kommen und die als Erste bedroht werden, und der Bastille, die in ihrem Rücken ist und die Kanonen ausgerichtet. Furchtbare Aufregung, ameisiges Rumpwirren. Und in dieser verzweifelten Lage gelingt es jetzt aber diesen Leuten, die Stadt, die bisher sie geformt hat, als ihren eigenen erweiterten Leib zu erfassen. Plötzlich sehen sie, wo haben wir denn Durchgangshäuser? Wie kann man die Steine, über die wir bisher geklopft sind, sehr sinnvoll anwenden? Meine Frau hat doch einen Suppentopf, den könnte man doch auch mit heißem Öl füllen. Und so weiter. Also alles, was uns bisher gestaltet und erniedrigt hat, ist im nächsten Augenblick etwas, was unseren Leib erweitert. Das könnte man als kleines Modell des Erwachens und vorstellen. Bei Benjamin, um das zum Schluss zu sagen, sehen wir deutlich, die Phantasmagorie Passage reicht nur bis 1850, dann ist es eine Ansammlung von Ladenhütern. Die neuen Formen, die entwickelt werden, werden vor allem von Hausmann, dem großen Stadtzerstörer und Architekten entwickelt. Die Bilder sind nicht von Hausmann, das ist nur sozusagen ideell, was er macht. Er macht riesige Straßenzüge durch ganz Frankreich, hier durch ganz Paris. Hier sehen wir noch ein altes Schlässchen, was seinen Backern sich entzogen hat. Normalerweise läuft das jetzt so, und da berührt er sich mit dem Wort, das Ganze ist gar nicht mehr zum Gehen, sondern zum Sehen. Wenn eine neue Straße eröffnet wurde, war da ein Vorhang, Napoleon der Dritte kam, alle mussten zum Jubeln kommen, was sie auch machten, dann gab es wahrscheinlich zwei Bier, Vorhang aufgerissen, man schaut und im Hintergrund erhebt sich, sagen wir, das Pantheon. Eine Straße ist ja an sich zum Gehen, wird aber hier zum Spektakel aller Art. Hinter der Phantasmagorie verbergen sich zwei etwas brutalere Absichten. Die eine ist bekannt, man wollte nämlich verhindern, dass in den breiten Straßen noch Barrikaden gebaut werden, und man wollte mit der berittenen Polizei sehr schnell in die Verarbeitervororte kommen. Das war also einfach der Versuch, keine Revolution mehr zuzulassen. Die andere Absicht ist noch bekannter. Die Frau vom Hausmann war ein bisschen naiv und sagte, meine Gesellschaft ist komisch. Immer wenn mein Mann ein neues Haus baut, wird am nächsten Tag oder am übernächsten eine Straße genau dort gelegt. Das heißt schlichtweg, das war natürlich ein riesiges Spekulationsmanöver, und wer den Straßenplan kennt, das ist einfach die Gelegenheit zum Geld machen. Das ist ja klar. Also, dieses Zerstörungswerk hat zunächst, spekuliere ich jetzt mal, bei den Parisern durchaus eine Mischung aus Sadismus und Masochismus erhoben. Es kamen furchtbar viele Bauarbeiter in die Stadt, die eigentlich ganz gern mitmachten. Von Zeit zu Zeit bekamen die Pariser auch ihr Expo-Gefühl. Ach, großartig, Ausblick und so weiter. Diese Brust, froh aufgejault. Aber in Wirklichkeit war natürlich die Zustimmung mit Selbsthass verbunden. Das ist nämlich das Problem, wenn wir heute oft sagen, die Leute wollen es doch. Sie müssen es wollen, aber beachten sich dafür. Und jetzt kommt der große Clou. Als Paris belagert war und als die Kommune sich erhob, da wird im Grunde das Zerstörungswerk Hausmanns jetzt aufgegriffen und zu Ende geführt. Sie sehen wahrscheinlich hier, wie diese Brände die Stadt aufflammen lassen, und es gab ziemlich viele, zum Beispiel wie Louise Michel, die als die Versailler Truppen dann wieder einrücken wollten, allen Ernstes vorschlugen, Louvre zerstören, alles zerstören, nur damit die nicht reinkommen. Denn dieses Destruktive wird von Benjamin ausdrücklich gebilligt. Er nimmt es in Kauf, so lieb ihm auch die Kunstwerke gewesen wären, und er sagt, da setzt sich jetzt das frei, was unter Hausmann angefangen hat. Jetzt kommt die verborgene Wahrheit der ganzen napoleonischen Bourgeoisie zutage, und sie soll zutage treten. Da ist also das Zertrümmern, was wir vorher nur metaphorisch kennen, in vollkommener Realität. Und diesen Sprung, den versucht Benjamin als Erwachen zu verstehen. Der Braunschlag der Epoche trifft natürlich alle, Bourgeoisie und Proletariat, aber so, dass das Proletariat einfach mitträumen muss, mit geheimen Widerwillen. Das Erwachen ist jedes Mal genau der Augenblick, in dem man das zu Ende führt, was einem dieser bloße Traum vorgemacht wurde und es in Handlung überführt.